1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Da sind wir wieder. Ich begrüße euch zu einer neuen Talkwoche, die wie immer mit einer freien Themennacht beginnt. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht heißt Patrick und Patrick ist 21. Hallo Patrick. Hallo Domian. Patrick, um was geht's bei dir? Es geht um meine Vergangenheit. Ich habe eine richtig scheiß Kindheit hinter mir. Mein Vater, der hat mich halbtot geschlagen, mehrere Mal mit Messer attackiert, hat mehrmals versucht, mich, meine Mutter, meinen Bruder umzubringen. Ich habe mittlerweile insgesamt 148 Narben auf dem Körper von ihm. 148 Narben? Ja. War das die ganze Kindheit, die ganze Jugend über so? Das war, bis ich ins Heim gekommen bin, so, und zum Teil, wo ich dann an den Wochenenden oder in den Ferien noch nach Hause kam, war das auch so, ja. Wie lange warst du in dieser Gemeinschaft mit dem Vater? Bis zu welchem Lebensjahr? Bis zu meinem 13. war ich immer wieder noch da, bis meine Mutter sich von ihm getrennt hat und wieder abgehauen sind. Was war das Schlimmste, was er dir angetan hat? Dass er mich sexuell missbraucht hat. Ach, das kommt auch noch dazu? Das kommt auch noch dazu, ja. Neben der körperlichen Gewalt? Ja. Er hat auch mal versucht, mehrmals meine Mutter umzubringen. Er stand mit dem Messer von meiner Mutter in der Küche. Ich glaube, wären wir Kinder nicht da gewesen, meine Mutter wäre heute nicht mehr am Leben. Wie hat deine Mutter sich denn damals verhalten? Sie hat ja mitbekommen, dass er euch so schlecht behandelt hat. Ihr ging es nicht anders. Sie hatte Angst. Wie es ganz vielen Frauen in dieser Situation, denke ich mal, genauso gehen wird. Ja. Du sagst, es gab auch einen sexuellen Missbrauch. Was hat der Vater gemacht? Er hat mich, auf gut Deutsch, ich würde es jetzt mal nicht so aussprechen, ich weiß nicht, ob man das so im Fernsehen oder auch im Radio sagen kann. Also es gab eine Vergewaltigung? Ganz genau. Eine oder gab es das mehrmals, öfter? Mehrmals. Jahrelang. Und er hat dich auch mit einem Messer attackiert? Ja, mehrmals. Er hat mir auch einen Aschenbecher vor den Kopf geschmissen, auch einen Aschenbecher fast in den Fernseher reingeschmissen, wo ich mit 6 Jahren davor saß. Ja. Du bist ja mit 13 Jahren in ein Heim gekommen. Mit 8 Jahren bin ich in ein Heim gekommen. Da war ich 8 Jahre, bloß ich war in den Ferien immer wieder zu Hause. Ach so, sowas. Ab 13 bist du dann gar nicht mehr nach Hause gekommen, ne? So. Nee, da bin ich dann in ein betreutes Wohnen gegangen, ja. Also in eine Wohneinrichtung für solche Leute, denen sowas passiert. Ja. Lebt dein Vater noch? Ja, er lebt noch, aber ich weiß nicht wo und ich möchte auch ehrlich gar nicht wissen, weil ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich es wüsste. Hast du Kontakt mit deiner Mutter? Ja, meine Mutter wohnt nicht weit weg von mir. Ja. Sie hat sich dann, als du 13 warst oder ungefähr 12, von ihm getrennt? Ja, sie ist dann über Nacht und Nebel mit uns Kindern in Sack und Pack abgehauen. Bloß das hat leider auch nicht immer viel genutzt. Mein Vater hat unsere Adresse rausgekriegt und hat uns dann trotzdem nochmal 4-5 Jahre weiter terrorisiert. 4-5 Jahre noch? Ja, bis meine Mutter irgendwann mal den Mut hatte, ihn anzuzeigen. Ach so, es wurde eine Anzeige gemacht. Und was ist aus dieser Anzeige geworden? Eine Bewährungsstrafe. Leider mehr nicht. Das heißt, der sexuelle Missbrauch wurde gar nicht erwähnt in dieser Anzeige von Seiten deiner Mutter? Nein, der wurde nicht erwähnt. Es wurde nur die körperliche Gewalt erwähnt. Ja. Von diesem sexuellen Missbrauch, ich weiß nicht, ob meine Mutter das mitbekommen hat. Und ich würde sie auch heute nicht mehr sagen. Sie hat 3 Herzinfarkte hinter sich. Also ich weiß es nicht. Wenn man so schlimme Sachen erlebt hat, in so jungen Jahren, und du bist ja jetzt auch erst 21, ja. Wie hast du dieses alles so, wenn du es mal so erzählen möchtest, wie hast du das verkraftet oder wie gehst du heute damit um? Also ich habe den damaligen Zeitpunkt verkraftet mit Alkohol und Drogen. Ich habe mit 6 Jahren angefangen zu rauchen, mit 8 Jahren angefangen Drogen zu nehmen und dann kam auch der Alkohol, dann kam das so bekannte Ritzen, was vielen Eltern bestimmt auch bekannt ist. Ja, also dass man sich die Haut aufritzt oder die Arme aufritzt. Pulsadern aufschneidet. Einfach nächtelang von zu Hause wegbleibt. Ja. Einfach irgendwie guckt, man wird es einfach vergessen. Ja. Und heute, wie geht es dir heute? Heute, ich habe noch nicht richtig damit abgeschlossen, aber ich habe gelernt, damit zu leben. Mhm. Was heißt das, du hast gelernt, damit zu leben? Ich kann es nicht mehr ändern, so gern ich es irgendwie würde. Ich hasse meinen Vater abgrundtief, aber wie gesagt, wenn ich wissen würde, wo er ist, ich glaube, ich würde von dem Mord nicht zurückschrecken. Wobei du natürlich dann dein Leben auch zerstören würdest, das ist dir klar, ne? Ja, das ist mir klar, genau, deswegen tue ich es nicht. Genau. Was machst denn du heutzutage? Hast du einen Beruf? Gehst du noch zur Schule? Ich bin ausgelernt. Ich habe Betriebswirtschaftslehre auf der Schule gemacht und heutzutage Manager in einer Firma, die Gartenfläche produziert, mache da dort die Personalabteilung. Mhm. Also ich habe mich hochgerappelt. Das war zwar schwer, schulisch und ja. Auch so. Und hast du jetzt auch einen Job in der Firma? Das habe ich nicht verstanden gerade. Ja, ich bin dort seit über 3 Jahren fest angestellt. Ach so, das ist ja toll. Respekt. Ja, Respekt. Harter Weg. Ja, absolut. Dafür bleibt halt das Zwischenmenschliche, was Frauen angeht, auf der Strecke, weil viele Frauen können mit sowas einfach nicht umgehen und ich einfach auch das Problem habe, irgendwo Nähe zuzulassen. Das heißt, du hast keine Freundin im Moment? Doch, ich habe eine, aber es kriselt sehr. Ja. Was bedeutet das genau? Ich kann keine Nähe zulassen. Erklär das mal. Also ich habe Angst vor körperlichen Kontakt in jeder Art und Weise. Hm. Weil ich einfach Angst habe, vor wieder verletzt zu werden, genauso wie ich vor Männern Angst habe, die Alkohol trinken. Hm. Das heißt, es ist ja sogar unangenehm, mit deiner Freundin einfach nur so zu kuscheln? Zum Teil, ja. Weil du gar keinen direkten Haut- und Körperkontakt magst? Nee, nicht so wirklich. Wie lange bist du? Ich bin mit meiner Freundin jetzt 17 Monate zusammen. Ja, und wie läuft das dann mit der Sexualität? Es geht. Ich habe mich daran gewöhnt, ich vertraue ihr mittlerweile, ich lasse es viel zu, aber ich lasse es noch nicht immer zu. Das heißt, es geht, ich habe mich daran gewöhnt. Machst du es dann eher ihr zuliebe? Ich mache es uns beiden irgendwo zuliebe, bloß manchmal denke ich mir, ach, könnte man doch einfach mal sagen, heute nicht oder so. Und dann, ja. Man möchte sie ja auch nicht verletzen. Ja, natürlich. Bist du denn in all den Jahren, also in den letzten Jahren, dass du etwas älter warst, mal in einer sehr ausführlichen und guten psychologischen Behandlung gewesen? Nein, nie. Wie kommt das? Warum nicht? Weil ich immer das Problem habe, mit Leuten über das Thema zu sprechen. Aber das fällt mir auch jetzt nicht einfach, bloß es stürzt die letzte Zeit alles wieder über mich rein. Wobei du gerade ganz toll redest und du kannst es sehr gut erzählen. Ja, man hat da gelernt, mit umzugehen. Ich spreche viel mit meiner Mutter darüber. Ja. Jetzt stürzt halt alles wieder über mich rein. Mein Bruder hat geheiratet, habe ich rausbekommen. Und mein Bruder ging jetzt nicht anders als mir. Und er kriegt ihn jetzt auf gut Deutsch so oder auch in den Allerwertesten. Hat ihn noch zur Hochzeit eingeladen, hat mich früher bei seiner ehemaligen Vermieterin als guten Freund ausgegeben. Seine Mutter hat er als Nachbarin ausgegeben, die bei ihm putzt. Also er hat seine Familie grundweg verleugnet, aber kriegt seinem Vater nachher den sogenannten oder auch. Ach, der Bruder hat Kontakt mit dem Vater noch? Mein Bruder hat Kontakt mit dem Vater, so wie ich das gehört habe. Und der Vater war zu dem Bruder genauso brutal wie zu dir? Genau. Wie erklärst du dir das denn dann? Verstehe ich nicht und das versteht auch meine ganze Familie nicht, warum er das tut oder warum er auch mich oder die restliche Familie nicht zu seiner Hochzeit angeladen hat. Ich weiß auch nur das Einzige von meinem Bruder, dass er irgendwo in Recklinghausen wohl leben soll, ich weiß nicht wo. Wie alt ist dein Bruder? 27 Jahre alt, heute. Aber vielleicht ist es sogar ganz gut, dass du nicht eingeladen worden bist, wenn du dann auf deinen Vater gestoßen wärst, das wäre nun auch keine schöne Hochzeitsfeier gewesen. Da hast du wohl recht. Mhm. Aber auf der anderen Seite, es ist irgendwo schade, von deinem Bruder nicht eingeladen zu werden. Ja, natürlich. Auf so einen richtigen Tag. Na klar, natürlich. Ach so, ich verstehe. Jetzt durch diese Hochzeit und all die Gedanken, die du dir damit machst, bricht das wieder auf von früher. Ganz genau, so ist das. Ich würde dir dringend empfehlen, Patrick, was zu unternehmen. Du bist ja ein harter Kerl, das merke ich schon, wenn du dich beruflich auch so nach oben geboxt hast. Ja, man darf sich nicht unterkriegen lassen. Das ist auch laut, sich jedem anderen in der Situation empfehlen würde, nicht unterkriegen lassen. Ja, aber weißt du, was auch dazu gehört, sich nicht unterkriegen zu lassen? Sich zu gegebener Zeit Hilfe zu holen und die auch anzunehmen. Das fehlt dir noch. Ja, das ist genau mein Problem, dass ich davor Angst habe. Genau. Aber was hast du zu verlieren? Du sitzt irgendwann bei einem Psychologen und unterhältst dich mit dem, so wie du dich mit mir unterhältst. Und erzählst ihm ganz einfach mal, was alles damals war. Und so fängt so eine Therapie an. Das ist wie bei einem Arzt. Mhm. Du kannst zu jeder Zeit abbrechen, wenn du denkst, der redet Bullshit, das interessiert mich nicht, dann kannst du sagen, ich gehe, ich mach nicht weiter. Mhm. Aber du hast die Chance, vielleicht mit Hilfe eines Fachmanns diese schlimme Vergangenheit zu bewältigen. Und die Chance solltest du doch auf jeden Fall nutzen. Ja, da hast du bestimmt nicht Unrecht. Ich habe einen sehr netten Psychologen hier, der heißt Inga. Mhm. Der hat es mitgehört. Okay. Und ich schlage vor, dass er dich jetzt gleich nochmal anruft und dir mal nochmal ein bisschen genauer erklärt, was für eine Art von Therapie ganz gut wäre und wie das da so zugeht und so weiter. Ja, okay, das hört sich ja nicht schlecht an. Man kann sich ja auf jeden Fall mal anhören. Genau, du kannst dich informieren, du kannst dich anhören. Du hast so viele Sachen schon geregelt in deinem Leben. Dann kannst du das auch noch regeln, weil du hast ja gerade erzählt, gerade in Bezug auch auf die Freundin, da ist noch vieles im Unrein mit dir. Da hast du absolut recht. Mhm. Und ich spreche auch nicht mit meiner Freundin darüber, weil sie selber sehr sensibel ist und ich auch Angst habe, sie damit zu verletzen. Ist auch schwer. Das Mädel ist ja auch überfordert. Bestimmt, wenn man ihr das erzählt. Genau, das, was du da erlebt hast, das ist wirklich dann Stoff für jemanden, der sich sehr gut auskennt mit all diesen Problematiken. Mhm, genau. Guck doch mal, sieh es doch mal so, dass auch der Anruf jetzt und dass du hier so offen gesprochen hast, dass das ein erster großer Schritt war. Ja, das hat mich auch viel Überwindung gekostet. Ja, Kompliment. Das ist, ich habe ja schon öfters versucht, so die durchzukommen. Ja, und völlig ohne Aufregung und ganz normal gesprochen, finde ich super. So. Viele Zigaretten helfen. So, und der nächste Schritt ist jetzt erstmal, dass du mit meinem Psychologen sprichst. Du legst auf und er ruft dich gleich an. Lässt dich rundherum gut informieren und dann kannst du ja überlegen, wie du dich weiter verhältst. Alles klar. Alles Liebe und alles Gute, Patrick. Ja, ich danke dir, Domian, und ich wünsche dir auch alles Gute und eine tolle Sendung, was du da machst. Dankeschön, Patrick. Tschüss. Tschüss. Das war Patrick. Und hier ist die Anita und Anita ist 55. Guten Morgen, Anita. Guten Morgen, Domian. Anita. Domian. Oh, da zwitschert jemand im Hintergrund. Ja, das ist unser Terry. Der Terry? Ja, aber den kann ich leider nicht verbieten zu piepsen. Nein, der Terry darf piepsen. Was ist denn Terry? Ist das ein Wellensittich? Nein, Terry ist ein Nymphensittich. Der ist 23 Jahre alt. Ah, so ja. Alt werden die? Nein, normal werden die. Also, und das Tierarzt, 15 Jahre ist die Grenze. Aber er ist 23. Also ist Terry ein richtig alter Herr? Ganz genau. Sein Julchen ist vor einem halben Jahr gestorben. Oh. Das war ein Pärchen und wir haben erst gedacht, also Terry geht auch drauf, aber er hat sich also ganz toll wieder bekrabbelt und es ist also, er macht Krach das erste Jahr. Und Julchen war auch so alt? Julchen war auch so alt gewesen, ja. Und dann habe ich noch zwei Yorkshire Terrier und noch einen Shih Tzu. Der Shih Tzu ist 3. Und Shih Tzu ist ein Hund? Ein Shih Tzu ist ein Hund, ja, ja. Der ist 3. Unsere Ruby ist 5 und unsere Ginger ist 18. Mensch, du bist ja eine Tierfreundin. Ja, bin ich. Ich liebe Tiere. Aber rundherum. Tieren. Aber das war nicht der Grund deines Anrufes. Nein, der Grund meines Anrufs ist das Dschungelcamp. Ah, das Dschungelcamp. Ja. Also ich gehe arbeiten, Domian. Ja. Ich bin letztes Jahr im Mai, am 15. Mai, auf den Geburtstag meines Sohnes zum ersten Mal Oma geworden. Gratulation. Danke. Habe ein ganz süßes Engelchen bekommen. Ja. Und ich nehme das Engelchen mit zur Arbeit, da ich in der Kita arbeite. Ja. Und anschließend fahre ich dann auch zu meiner Mama und pflege sie, weil sie 82 ist. Aber sobald 10 Uhr ist, Domian, schwinge ich mich in mein Auto und dann ab nach Hause. Dann muss Dschungelcamp geguckt werden. Ich muss Dschungelcamp. War es nicht heute spannend? Also Domian, wenn ich da drin gewesen wäre, ich hätte die Sarah am Baum genagelt. Also ich war... Heute war es unfassbar spannend. Also ich war sowas von entsetzt. Ja, also ich konnte die Reaktion der fünf... also vollkommen nachvollziehen. Entweder geht die oder wir gehen. Ja, aber jeder Frau, das geht gar nicht. Aber die ist ja so zäh, die geht ja nicht. Nein, aber die ist einfach nur dumm. Die ist dumm und frech ist die. So, jetzt gab es ja heute zwei Teile. Einmal der Teil, dass die ganze Gruppe sich gegen sie verschworen hat. Ganz was heißt verschworen? Genau. Sie haben sich gegen sie ausgedrückt und haben ihr asoziales Verhalten vorgehalten. Ja, ja. Und dann wurde es ja ganz spannend. Genau, dann wurde nämlich, dann hatte sie den Pierre. Ja. Rainer auf ihre Seite. Ja. So, und dann waren die anderen fünf waren dann für sich. Das war der Mathieu, das war die Kati, das war die Indira, der Jay und der Thomas. Genau. Die waren dann für sich. Und So, glaubst du denn ihre Geschichte, dass Jay angeblich ihr vorgeschlagen hat, da auf Liebespaar zu machen? Nein, das glaube ich dir nicht. Sie will sich nur wichtig tun. Sie will ja, sie ist ja von Anfang an drauf bedacht gewesen, immer im Mittelpunkt zu stehen. Also wenn das ausgedacht ist, Ist das so biestig? Diese Frau Domian ist einfach nur gemeingefährlich. Sie ist richtig bösartig. Ja, also, wobei, ich habe ja den Jay mir genau angeguckt, als sie es ausgesprochen hat. War er empört genug? Ganz, ja. Hätte er nicht noch empörter sein müssen? Also ich Oder war er geschockt? Ja, ich habe gesagt, zu meinem Mann habe ich gesagt, also er war geschockt. Irgendein bisschen klein, ich sag mal so, ein bisschen Wahrheit muss dran sein. Denn wenn ich, also wenn mich was jemand angesprochen hätte und ich hätte das nicht gesagt, dann hätte ich anders reagiert. Heftiger, ne? Ja, genau. Ja, finde ich auch, auch. Was mir wahnsinnig leid hat, das war die Indira. Also die Indira war komplett überrumpelt worden. Mhm. Die wusste also überhaupt nicht, was los war. Mhm. Und auch, ganz ehrlich, ich habe die dann ja genauestens beobachtet, auch der Mathieu, der wusste wirklich nicht mehr, wer hat jetzt recht. Ja. Sie oder sie. Ja. Alle schwanken, also alle wissen nicht, was... meine gut, wir können es nicht nachvollziehen. Ich will dir mal was sagen. Heute war das so perfekt, ja, dass ich schon gedacht habe, ob RTL uns nicht verarscht, ob das nicht alles gespielt ist. Ja, also ich weiß es nicht. Also heute war es so extrem, wo ich dachte, ja, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch nicht sein. Nein. Wenn das wirklich echt ist, müssen die sich bei RTL ja die Hände reiben. So. Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, ich meine, jeder sagt, so einen Scheiß gucke ich nicht. Guck dir mal die Einschaltquote. Ja, ja, alle gucken es. Ja. Also das ist, ich meine, ich habe selber zwei Söhne. Mein jüngster Sohn, der ist 30, der sagt, mach mal, Google Camp läuft gar nicht. Mein ältester Sohn sagt, es interessiert mich nicht. Aber also mein jüngster Sohn, meine Schwiegertochter und wir sind richtig ganz Fanater drin. So, war heute ja auch ein komisches Ende. Niemand ist rausgegangen. Ja, nein, das wollten sie ja morgen. Und dann war ja noch, es sollte dann ja bekannt gegeben werden, wie Sie gesagt haben, sollte das bei Birgit Schowein extra. Ist es bekannt gegeben worden? Nein, ist es nicht. Ah. Ich hatte extra meine Siehst Mama du? Angerufen. Ich habe gesagt, Mama, sei nicht böse, ich komme erst um 12. Ich muss das erst wissen. Kann natürlich auch wieder ausgebufft sein, damit genau, RTL große Einschaltquoten für Schrober hat. Ne? Also ich würde mal sagen, dass der Pär morgen geht. Ja, vielleicht. Also, ja. Oder, und was ich also auch noch zu deiner Regie gesagt habe, Domian, ich bin also ein Tierfreund, mhm, ich bin ein Menschenfreund und ich mag auch alte Leute. Ja. So, obwohl ich wirklich so im Stress stehe. Ich kümmere mich also um meine Mama, mein Papa ist gestorben, ich habe es Papa versprochen. Ich war auch lange Zeit, war ich Altenpflegerin gewesen, war dann wegen der Gesundheit am Nagel hängen müssen, wegen dem Tragen und allem. Aber dieser Rainer Langhals gehört einfach auch nicht da rein. Ja. Wen findest du denn am sympathischsten? Ich finde die Kati und die Indira. Das sind die beiden, die meine Favoriten sind. Hm. Die sind also sehr, sehr nett. Die Kati kennt man ja nun schon aus dem Frauenknast, was ich ja nun auch immer geguckt habe. Nicht eine einzige Sendung davon verpasst. Genau ich, bin da ein bisschen skeptisch bei Kati. Weißt du, wen ich glaube ich ziemlich so, was man so authentisch nennt, sofern ein Mensch da authentisch sein kann, ja, ja, ist der Schwimmer. Ja. Der ist so relativ normal und heute war er auch böse, ne? Ja, ist richtig, genau. Thomas. Ja, genau. Ja, der wurde also richtig heute sauer und hat gesagt, sie macht alles kaputt. Und der also, Mathieu, der war ja richtig und hat gesagt, bitte, verlasse dieses Camp. Ja. Wir wollen dich hier nicht mehr haben. Ich meine, das ist natürlich schon eine starke Aussage, ne? Ich bin gerade ein bisschen zwiegespalten, Anita. All die Sendung gucken, hören uns gespannt gerade zu. Ja. Die Sendung nicht gucken, die denken, hört doch bitte mit dem Scheiß auf und macht weiter. Ja, das ist richtig. Also ich würde sagen, jetzt haben wir genug geredet. Ganz genau. Nein, ich wollte auch nur deine Meinung darüber hören. Also du bist genauso dran interessiert wie ich auch. Absolut. Und ich finde die Sarah, wenn es denn alles so stimmt, wie sie sich da verhält, ich finde sie unsagbar. Ja, also ich finde sie... Ein verzogenes, narzisstisches Gehör also, ist das. Ich muss ehrlich sagen, wenn das meine Tochter... mich schämen für dieses Kind. Ja, Anita, das habe ich auch schon einige Mal überlegt. Ja. Wie wird das für die Angehörigen in Deutschland sein? Peinlich, Domian. Ja, absolut peinlich. Ja. Also ich würde mich für diese Tochter würde ich mich schämen, ehrlich. Ja. Also ich meine, ich habe meine Kinder erzogen, dass man Danke und Bitteschön sagt, aber sie hält das ja gar nicht für nötig. Sie steht ja nicht mal auf, wenn die arme Eva Jakob mal sitzen will. Ja, nein, ich weiß überhaupt, ist doch egal, sagt sie. Genau. Das ist unmöglich. Nein, weil sie ja auch müde war. Aber Domian, hallo, sie hat einen jungen Arsch, ich kann sie auf den Fußboden setzen, ja? Anita, wir sind uns einig, fast zumindest. Ganz genau. So, wir sind weiter dabei, ne? Ganz genau. Ich wünsche dir für deine Sendung noch alles, alles Gute. Bleib, wie du bist. Dankeschön. Ich grüße dich schon vom ersten Tag an und ich finde dich toll. Super, sehr nett. Und du grüßt mir deine lieben Tiere von mir. Werde ich auch. Tschüss. So, das war Anita. Jetzt haben wir 1:20 Uhr. Und jetzt machen wir weiter mit Sonja. Und Sonja ist 56. Guten Morgen, Sonja. Hallo, morgen, Domian. Guten Morgen, Sonja. So, wir beide, über was reden wir? Ich hatte mal mit dir telefoniert, das ist, glaube ich, jetzt ein gutes Jahr her. Das ging damals um die pulmonale Hypertonie, Lungenhochdruck. Ja. Wo ich auf der Liste stand zur Transplantation Herz und Lunge. Ja. Weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ja, ich erinnere mich. Wo die Krankenhäuser bei mir alle abgelehnt hatten, die Unikliniken, weil mein Zustand schon so schlecht war. Das ist aber ein gutes Jahr wirklich her, ne? Ja. Also, ja. Das ist ein gutes Jahr jetzt her. Ich bin am 30.12.09 transplantiert worden. Und wie geht's dir? Also, Moment, am 30.12.09, also September letzten Jahres. Ja, ein gutes Jahr ist das jetzt her. Nee, noch nicht. Im September letzten Jahres. Ah, 09. 09, ja. Ach so. Ja. Dann ist es ja schon länger her, dass wir miteinander telefoniert haben. Wir sind ein bisschen durcheinander gekommen. Egal. Mhm. Wie geht's dir? Also von der Lunge und vom Herz geht's mir sehr gut, sag ich mal so. Nur ich habe sehr lange natürlich auch auf Intensivstation gelegen danach, weil die Transplantation sehr schwierig war, weil ich bin mit 0% Überlebungschance in den OP gegangen. Das ist ja Wahnsinn. Also es war eine Lungentransplantation oder Lunge und Herz? Eine Lungentransplantation und eine Herz-OP. Mann. Also man hat die Lunge transplantiert und das Herz hat man operiert. Weil diese Erkrankung, sag nochmal den Namen von der Lungenerkrankung, die du hattest. Nicht pulmonale Hypertonie, das ist auf Deutsch Lungenhochdruck. Ja, da stirbt man dran, wenn das nicht behandelt wird oder wenn die Lunge nicht erneuert wird. Ist das richtig, eine, ich hatte keine andere Möglichkeit mehr, weil ich habe auf Medikamente nicht mehr reagiert. Ich habe zum Schluss habe ich nur noch am Sauerstoff gehangen, also über Jahre 24 Stunden. Als wir telefoniert haben, warst du auch im Sauerstoff? Ja. Ja, jetzt ist es mir noch klar. Ja, richtig. Du bist mit 0% Überlebenschance in den OP gegangen, dass die dich überhaupt denn operiert haben. Ja, das haben sie nur gemacht, weil ich habe eine sehr starke Kopfstärke. Kopfstärke? Also du hast eine Durchsetzungskraft? Ja, richtig. Kopfstärke und sehr starken Überlebenswillen, sonst hätte ich das nicht geschafft. Das heißt, die wussten das, dass du eine starke Frau bist und dass du leben willst und dass du es schaffen willst? Ja, sonst hätten sie es nicht gemacht. So, wie geht es dir denn heute? Also von der Lunge und vom Herz geht es mir sehr gut, sag ich mal so, abgesehen von den Abstoßmedikamenten. Das ist manchmal natürlich der Horror, weil man sich natürlich alles einfängt, was es gibt, weil das Immunsystem ist ja nicht mehr da. Genau, man muss das vielleicht mal erklären. Der Körper für den Körper sind das ja Fremdkörper. Also die Lunge ist eine fremde Lunge und der Körper versucht es immer abzustoßen und dagegen gibt es starke Medikamente. Ja, die sind sehr stark. Die wiederum aber zur Folge haben, dass, wie du auch schon sagst, das Immunsystem platt ist und du dir dann jede Erkältung und alles Mögliche erholen kannst. Ja, man sieht sie. Also ich habe nach der Transplantation habe ich schon alles gekriegt, Pilz in der Lunge, Herpes in der Lunge und alles Mögliche. Gleich nach der Transplantation habe also, wie gesagt, lange auf der Intensivstation gelegen, musste Luftröhrenschnitt kriegen, weil ich nach der Transplantation auf der Intensivstation immer wieder aufgehört hatte zu atmen. Aber wie gesagt, durch meine Willensstärke, das zu überleben, ich kann mich auch an alles erinnern, was da abgelaufen ist. Wie lange hast du auf der Intensivstation gelegen? Nach der OP? Also insgesamt auf der festen Intensivstation 3 Wochen, auf der lockeren Intensivstation, auf der Überwachungsstation auch nochmal 3 Wochen. Insgesamt war ich 4 Monate in der Klinik. Also was ist das? Erklär uns mal, die wir sowas natürlich noch nicht erlebt haben, wie das ist, wenn man aus einer Narkose aufwacht und hat eine fremde Lunge. Tut das weh? Nein, ich muss sagen, also man ist so betäubt, dass man das gar nicht merkt. Okay, genau, am Anfang hast du recht. Wenn du dann so ein bisschen aus der Betäubung aufwachst, wie ist das für ein Gefühl ist, dass wenn man dann zum ersten Mal atmet mit dieser fremden Lunge? Also ich muss sagen, ich musste ja erst trainieren, bevor ich überhaupt atmen konnte, weil ich viel zu lange auf der Intensivstation war. Ach, weil du da künstlich beatmet wurdest? Ja, richtig. Und durch den Luftröhrenschnitt musste ich alles neu erlernen. Das war sehr schwer. Erstmal hatte ich also sehr viel abgenommen. Ich bin 1,75, hatte nachher nur noch 48 Kilo gehabt. Und habe natürlich gar keine Muskulatur gehabt, weil durch das lange Liegen, die Transplantation hat sehr lange gedauert, um die 22 Stunden. Wahnsinn. Das ein Schwierigkeitsgrad war, also was man sich gar nicht vorstellen kann. Dann haben die Ärzte aber eine große Kunst da vollbracht. Also unwahrscheinlich. Ich bin den Ärzten auch sehr dankbar und vor allen Dingen den Spender oder der Spenderin. Ja. In welchem Klinikum bist du operiert worden? Im UKE. Was heißt das, UKE? Hamburg-Eppendorf. Ach so, Hamburg-Eppendorf, ah ja. Weil die anderen Kliniken hatten mich abgelehnt, auch Hannover hat mich abgelehnt, Berlin und München, alle. Also großes Lob an die Ärzte in Hamburg. Bitte? Ich sage ein ganz großes Lob an deine Ärzte in Hamburg. Sehr großes Lob. Müssen wir auch mal sagen, wir hören oft kritische Sachen, aber das ist natürlich auch eine ganz tolle Leistung, wenn ein Chirurgenteam dann so etwas vollbringt und dein Leben gerettet hat. Ne? Vor allen Dingen, ich musste nicht lange warten. Ich bin auf die Hochdringlichkeit gekommen, auf die höchste Dringlichkeit. Mhm. Da war ich noch nicht mal eine Woche, weil ich hätte nicht länger überlebt. Wobei, als wir damals gesprochen haben, war ja alles offen, ne? Ja, da war alles noch offen, richtig, weil mein Zustand sehr schlecht war und die Ethikkommission die Hochdringlichkeit abgelehnt hatte. Und und dann habe ich natürlich so eine schlechte Phase gehabt, dass gar nichts mehr ging, dass ich drohte, innerhalb von 2-3 Tagen zu versterben. Wie viele Jahre warst du an dieser schweren Lungenerkrankung erkrankt? Insgesamt 7 Jahre. 7 Jahre? Ja. 7 Jahre Leidensweg. Ja, 7 Jahre, aber ich stand natürlich nicht so lange auf der Liste. Auf der Liste stand ich 2 Jahre und 2 Monate. So, wenn du jetzt so die Zeit vergleichst, als die Krankheit immer schlimmer wurde, vor der Transplantation und heute. Also was möchte ich nie mehr wieder mitmachen. Kannst du heute schon wieder ein relativ normales Leben führen? Gehst du raus und... Ja, ich kann normales Leben führen, ja, ein ganz normales Leben. Du kannst einkaufen gehen, spazieren gehen. Ja, alles, ja. Kannst essen? Ja, ich kann alles wieder machen. Ich konnte ja vorher nicht mehr essen, ich konnte nicht mehr trinken, weil ich keine Luft mehr gekriegt hatte. Du konntest auch kaum mehr rausgehen, ne? Nee, gar nicht mehr, das ging gar nicht mehr. Ich habe ja nachher nur noch im Rollstuhl gesessen. Boah, ich konnte noch nicht mal mehr 3 Schritte laufen. Was ich vergessen habe, ist, lebst du allein oder hast du einen Partner? Nee, ich bin verheiratet. Ah ja, bist verheiratet. Und habe auch Kinder. Ja, da sind die aber auch stolz auf die tapfere Mama, was? Ja, für die war das ganz besonders schlimm, weil es hat keiner mitgerechnet, dass ich überhaupt da wieder rauskomme. Wie erklärst du dir das, dass du so eine starke Frau bist? Ja, ich habe an und für sich schon viel kämpfen müssen im Leben. Ich musste ja auch gegen die schwere Krankheit ankämpfen. Mhm. Weil die Ärzte haben ja auch gesagt, also wenn ich nicht gekämpft hätte, dann hätte ich jetzt nicht überlebt. Mhm. Weil Lungentransplantation ist das Schwerste, was man über sich ergehen lassen. Ist das so? Und ist das noch komplizierter als eine Herztransplantation? Ja, ist noch komplizierter, weil viele überlebende Lungentransplantationen gar nicht, die versterben meistens. Mhm. Das ist also so schwer, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe auch gedacht, wo ich wach geworden bin, habe ich gedacht, also das schaffst du nie. Mhm. Bis man nachher sagte, wo bleibt ihre Kampfstärke, die wir so lieben? Wenn wir das nicht gewusst hätten, weil ich konnte die erste Zeit gar nicht mitmachen. Ich war so geschockt über meinen Zustand. Der war ja noch schlimmer gewesen wie vorher. Weil man muss ja eben halt die Lunge trainieren. Nicht? Ja, wenn man lange ja. beatmet wurde und sowas. Und dann sagte man mir, wenn Sie jetzt nicht langsam mitmachen, dann kommen Sie hier lebend nicht mehr raus. Und da habe ich nur gesagt, das wollen wir mal sehen. Ja, dann nicht quatschen, denn aufstehen. Das haben die dir so klar gesagt. Ja, das sagen die richtig klar. Finde ich auch gut, ja. Das muss man auch so sagen. So, dass man das auch versteht. Und dann habe ich natürlich irgendwann einen Wutausbruch gekriegt, weil das nicht richtig funktionierte. Ja. Und da haben die Ärzte gewusst, jetzt sind sie auf dem richtigen Weg. Als du in diese OP reingegangen bist, da wusstest du ja, dass du fast keine Überlebenschance hast. Ja, aber ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht, gar nicht mehr, weil es ging mir schon so schlecht, dass mir alles, sag ich mal, scheißegal war. Naja, also keine großen Abschiedsgedanken vom Leben gemacht, einfach jetzt... Nein, also meine Familie war da gewesen und das ging ja so schnell nachher, das kam so plötzlich, weil das ging ja innerhalb von 2-3 Tagen dann und das erste war ja ein Fehlalarm gewesen, da konnte man die Lunge nicht gebrauchen, weil die war eben halt krank gewesen von dem Spender oder Spenderin. Und wo das nachher losging, da habe ich nur gesagt, ja, bis nachher. Bis irgendwann, bis nachher, bis später. Denkst du manchmal darüber nach, dass da was Fremdes in dir drin ist oder hast du es schon ganz akzeptiert? Ich habe das von Anfang an akzeptiert. Ja, ja. Das war für mich nie ein Spenderorgan. Ich bin sehr dankbar gegenüber den Spender oder Spenderinnen, absolut. Auch was die Ärzte geleistet haben. Ja. Ich denke da jeden Tag dran, nur natürlich, wenn man mal gut durch die Medikamente, man wird nierenkrank, da muss man eben halt aufpassen. Die Ärzte passen ja auch mit auf. Und, also du bist in ständiger ärztlicher Kontrolle? Ja, ich habe Tage, wo ich jeden zweiten Tag nach Hamburg muss. Ach so. Und was machen die dann mit dir? Ja, die untersuchen dann das Blut und untersuchen die Lunge. Und dann gibt es ja auch, wie gesagt, durch diese Abstoßungsmedikamente hat man natürlich ein höheres Risiko an Krebs zu erkranken. Mhm. Das wird natürlich auch untersucht, aber wichtig ist natürlich im Vordergrund die Lunge. Ist das denn so, das weiß ich gar nicht, dass der Körper nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Jahren, dieses Organ doch akzeptiert oder bleibt es immer ein Fremdorgan? Das bleibt immer. Man muss die Tabletten immer nehmen, sein ganzes Leben lang. Ja. Warst du denn jetzt inzwischen schon, weil das Immunsystem so geschwächt ist, schon ernsthaft zusätzlich nochmal erkrankt? Ja, schon. Ich hatte schon also ernsthafte Erkrankungen so mit den Nieren, dass sie nicht mehr richtig wollten. Gut, dann hat man die Medikamente dann umgetauscht. Mhm. Sag ich mal so, dass ich das dann wieder ein bisschen beruhigt hatte. Ich habe von den Blutwerten her, von den Leukos und von den Hämoglobinwerten, die sind natürlich dann schlechter, weil ich natürlich vorher schon durch die ganzen Medikamente ziemlich angegriffen war. Mhm. Und aber wahrscheinlich ist das alles leichter zu ertragen als der Zustand vorher. Ja, als wie der Zustand vorher. Sowas möchte ich also nie mehr wieder mitmachen. Ja. Deswegen wollte ich auch an für sich anderen Patienten Mut machen, die auch vor sowas stehen, weil ich meine, die Leute haben natürlich Angst, das hatte ich auch. Nur zum Schluss habe ich nachher keine Angst mehr gehabt, weil ich nicht mehr konnte. Ich war also am Ende. Und wollte ihnen Mut machen, also man hat keine andere Alternative. Wenn die Ärzte sagen, du musst transplantiert werden, es geht nichts darum. Ich habe mich auch erst dagegen gesträubt. Mhm. Aber nachher habe ich so schlechte Schübe gekriegt von der Lunge, dass ich dann gesagt habe, also es geht nicht mehr. Das ist nicht mehr zu ertragen. Und wir wollen in dem Zusammenhang auch nochmal darauf hinweisen, dass die Leute sich einen Organspendeausweis besorgen sollen. Ja, ich meine, jeder möchte gerne helfen. Aber ich sag mal so, gut, ich meine, die Leute haben natürlich auch Angst. Die Aufklärung ist... müsste viel höher sein, sage ich mal so, dass man auch manchmal was in der Zeitung steht und was an für sich gar nicht der Wahrheit entspricht. Das finde ich am schlimmsten, weil ich meine, man kann anderen Schwerstkranken helfen. Ja, finde ich auch. Und die Kriterien sind schon sehr streng, dass man nicht wenn man noch eine Überlebenschance hat, dass man transplantiert wird, also als Erkrankter oder Verunfallter irgendein Organ rausgenommen bekommt, wenn man noch einen Hauch von einer Überlebenschance hat. Nein, das um Gottes Willen, also wenn ich das, ich sag so, also dann müsste man den Ärzten ja Fahrlässigkeit unterstellen. Genau, und dann hätte ich mich also, sag ich mal, niemals transplantieren lassen. Wenn jemand noch eine Chance hat zu leben, dann stehe ich hinten dran, auf alle Fälle, nicht? Soweit ich das beurteilen kann, ist das sehr gut und sehr klar und streng geregelt in Deutschland. Ja, das ist es. So, Sonja, das hat mich jetzt sehr gefreut, dass du angerufen hast. Und wir freuen uns alle mit dir, dass es dir den Umständen entsprechend doch gut geht und viel, viel besser natürlich als vorher. Und wünschen dir noch viel, viel, viel Spaß am Leben. Du hast ja eine ganze Menge nachzuholen, nachdem du so lange gelegen hast. Ja, ich bin auch seit den 1.11. wieder in den Kampfsport reingetreten. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Was für eine Powerfrau. Ich kann zwar nur, also ich sag mal noch nicht so komplett, aber das ist so, immerhin, um den Körper zu trainieren. Ja, ist es schon gut. Nicht? Und eben wie gesagt, habe zwar noch das Bein, dass es taub ist, aber ich meine, da kann ich mit umgehen, ich kann laufen, ich kriege wieder Luft. Super. So. Und da sind die natürlich sehr glücklich drüber. Sonja, sind wir auch. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Auf Wiederhören. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Sascha. Und Sascha ist 32. Morgen, Sascha. Guten Morgen, Domian. Grüß Sascha. Dich. So, was ist dein Thema? Mein Thema ist die Einsamkeit und was man sich durch Straftaten alles kaputt machen kann. Oh, das heißt, du hast Straftaten auf dem Kerbholz. Richtig. Was denn? Ich habe 4 Jahre jetzt im Gefängnis gesessen, bin im Oktober letzten Jahres entlassen worden. Warum warst du im Gefängnis? Ich habe in Thüringen als Arzt gearbeitet, ohne eine nötige Zulassung oder eine Approbation zu haben. Du hast als Arzt gearbeitet, ohne die Zulassung. Hast du denn Medizin studiert? Nee. Du hast nicht Medizin studiert? Nicht offiziell, nein. Was heißt nicht offiziell? Naja, ich beschäftige mich seit meinem 15. Lebensjahr mit Medizin. Lese ein medizinisches Buch nach dem anderen. Also Autodidakt, hast dir so einige Sachen selbst beigebracht. Genau. Hast aber nie eine Universität von innen gesehen? Doch, ich habe mich heimlich in die Unis geschlichen, habe Vorlesungen zugehört. Und es ging immer so lang gut, bis sie mich dann mal erwischt haben und ich dann rausgeflogen bin mit Hausverbot und allem drum und dran. Und dann hast du in Thüringen als Arzt gearbeitet? Richtig. Wie lange? 4 Wochen. 4 Wochen? 4 Wochen. Wo hast du gearbeitet als Arzt? Ich wollte eine Praxis von einer Ärztin übernehmen, die in Ruhestand gehen wollte. Und um die Patienten besser kennenzulernen, habe ich ihr angeboten, mitzuarbeiten, an der Sprechstunde teilzunehmen. Ja, und das habe ich dann gemacht und bin mit ihr dann auf Hausbesuche gefahren, habe den Praxisalltag mitgemacht. Und Wie ist das dann aufgeflogen? Ich konnte die nötigen Unterlagen mit beibringen. Ich bin da zu blauäugig an die Sache, Gott sei Dank, zu blauäugig an die Sache rangegangen. Habe mich nicht darum gekümmert, irgendwelche Papiere mir zu beschaffen. Und ihr Mann ist dann nach 4 Wochen stutzig geworden, weil ich die immer vertröstet habe, weil die halt natürlich auch die Papiere von mir brauchte. Ist der Mann oder ist sie denn, du sagst, du bist mit auf Hausbesuche gefahren. Mhm. Ist sie denn nicht stutzig geworden, wenn sie dich beobachtet hat im Kontakt mit Patienten? Nee, überhaupt nicht. Also die haben auch im Samsung-Interview, sie und ihr Mann, gesagt, dass also vom Ablauf her und von meinen Handlungen, Behandlungen überhaupt nichts aufgefallen ist, dass ich sehr sicher war, sehr versiert, was ich getan habe. Und jede Behandlung hat ja auch zum Erfolg geführt, die ich durchgeführt habe. Wer hat denn dann Anzeige erstattet? Ihr Mann hat dann ein bisschen rumtelefoniert und hat eben gefragt, ob ich denn überhaupt eine Zulassung habe, beziehungsweise ob ich im Ärzteregister aufgeführt bin. Und natürlich war ich nirgends aufgeführt. Und er hat dann die Polizei informiert und als ich dann den Praxisübernahmevertrag unterschrieben habe, bin ich dann verhaftet worden bei denen im Haus. Ach so, die haben dich da quasi hingelockt zur Unterschrift und dann kam die Verhaftung. Genau. Und bist dann wegen Hochstapelei oder wie nennt man das? Wegen Hochstapelei, also wegen Betrug, dann führen inländischen akademischen Titel. Du hast dich auch Doktor genannt natürlich. Richtig, genau. Mhm. Und natürlich wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung im minderschweren Fall. Gab es einen Körperverletzungsfall? Ja, also im juristischen Sinne gilt eine Körperverletzung, wenn du als Arzt arbeitest und keine Zulassung oder Approbation hast. Es gab aber keinen Fall, den du so schlecht behandelt hast, dass ein Patient dadurch einen großen Nachteil erfahren hat. Nee, ganz im Gegenteil. Das ist ja, was mir dann auch zu dieser relativ milden Strafe verholfen hat. Immerhin hast du vier... Ja, weil? Ja, ich habe im Prinzip für die Sache in Großbreitenbach nur 1,5 Jahre bekommen. Und habe dann wurde dann härter bestraft auf das, dass ich unter dem falschen Namen, den ich damals geführt habe, eine komplette Praxiseinrichtung gestellt habe, die ich nicht bezahlen konnte. Wahnsinn. Und 4 Jahre hast du jetzt im Knast gesessen? 4 Jahre, 2 Monate. Warum, um Himmels Gottes Willen, hast du sowas gemacht? Ja, zum einen denke ich mal irgendwo, also durch die Gespräche mit meiner Psychologin ist rausgekommen, dass irgendwo ein Geltungsbedürfnis da war, das ich befriedigen wollte. Und wo hat man das besser als Arzt? Ja, aber warum hast du es denn nicht richtig dann gelernt? Ja, weil ich da nie wirklich die Möglichkeit dazu hatte. Hast du Abitur? Nee, leider nicht. Hm. Ich musste mich damals um meine Familie kümmern, um meine 7 Geschwister. Hm. Und da blieb schon nicht viel Zeit für die Schule. Aber du musst doch ein moralisches Gefühl haben, ein Gewissen haben, dass man nicht Menschen behandeln darf, wenn man nicht fundiert ausgebildet ist. Selbst wenn du dir viel beigebracht hast, ja gut, aber du wirst selbst wissen, wie viel du nicht weißt. Ja, ich war damals so überheblich, dass ich mir gesagt habe, dass das, was du weißt, für eine Landarztpraxis ausreicht. Und dir war überhaupt nicht klar, dass du unter Umständen im schlimmsten Fall sogar Menschenleben riskierst? Nee. Wann ist dir das denn klar geworden? Das ist mir eigentlich erst ins Knast klar geworden. Ich war ein halbes Jahr dann auch in der Gefängnispsychiatrie. Mhm. Und durch die Gespräche dort mit dem Arzt ist mir das eigentlich erstmal so richtig bewusst geworden. Das heißt, wie stehst du heute zu dieser ganzen Aktion, die du da hingelegt hast? Ich schäme mich dafür. Und ich bin wütend auf mich selber. Mhm. Was hast du denn irgendetwas gelernt? Ja, ich bin Entspannungstherapeut. Entspannungstherapeut? Ja, das ist jetzt aber keine dreijährige Ausbildung. Das ist eine Ausbildung, die man an der Privatschule macht. Mhm. Und dann von denen ein Zertifikat dafür bekommt. Und was hast du für einen Schulabschluss? Mittlere Reife. Mittlere Reife. Mhm. Mann, das ist ja Hardcore, was du da erzählst. Leider. Und das hat mir halt viel kaputt gemacht. Ja, ich denke auch gerade, wenn man selbst, wenn ich oder wenn Angehörige dann an einen solchen Menschen gelangen wie dich und es passiert dann etwas. Ich bin fassungslos, was du da für ein Risiko eingegangen wärst. Wenn man dich da nicht, wenn das nicht aufgeflogen wäre, würdest du heute unter Umständen praktizieren. Solche Fälle gab es ja auch schon. Solche Fälle gab es ja auch schon in Krankenhäusern. Ich weiß. In der Psychiatrie, glaube ich, gab es mal längere Zeit einen, ja, in Anführungszeichen, Oberarzt der Psychiatrie, der aber kein Mediziner war. Ja. Einsamkeit hast du gerade am Anfang noch genannt als Thema. Genau. Ja, ich bin jetzt seit Oktober aus dem Gefängnis draußen und finde nicht mehr ins Leben zurück. Mhm. Richtig. Das heißt, soziale Kontakte sind alle kaputt gegangen dadurch. Was ist mit deiner Familie? Schwierig, also. Du hast viele Geschwister, hast du gerade gesagt? Ja, aber da ist auch nicht wirklich der Kontakt da. Man wünscht auch nicht wirklich den Kontakt, weil man sich für mich schämt. Und. Freundin? Habe ich auch nicht. Gibt es überhaupt einen nahen Menschen? Also ich habe einen, ja, Bekannten, kann man sagen, mit dem saß ich 2 Jahre auf der gleichen Zelle. Hm. Und der ist aber auch schon über 60. Mhm. Und Was hat der? Familie und alles. Und der ist kommt mit meinem Problem nicht so wirklich zurecht. Er sagt, ich bin jung und da kann man auch schon mal allein sein. Und ich soll das alles nicht so eng sehen. Aber weswegen saß der denn im Knast? Wegen Kartenbetrug. Kartenbetrug? Ja. Mhm. Ging es dir denn, was die sozialen Kontakte betrifft, vor der Verhaftung besser? Ja, auf jeden Fall. Inwiefern? Ja, ich hatte Freunde, nicht viele, aber die ich hatte, waren für mich da, wenn ich sie brauchte. Mhm. Ich war auch für die da, wenn sie mich gebraucht haben. Und die haben sich dann alle enttäuscht abgewandt von dir, nachdem die das erfahren haben? Richtig. Ja, jetzt musste das noch... Du hast deine juristische Strafe jetzt hinter dir und musst aber das natürlich jetzt auch noch ausbaden, was du dir da eingebrockt hast. Hm. Ja, das ist nicht so einfach, weil ich sag mal, die Knastzeit war schon ziemlich hart. Mhm. Und jetzt bis danach so komplett alleine da zu stehen, das tut weh. Glaube ich. Hast du denn einen Job? Nee, leider nicht. Das auch nicht. Das heißt, du hängst den ganzen Tag so alleine bei dir in der Wohnung. Ja, ich muss jetzt noch, weil die mich vorzeitig entlassen haben, ich habe insgesamt über 5 Jahre gekriegt und die haben mich nach 4 Jahren, 2 Monaten rausgelassen. Ich muss jetzt noch Arbeitsstunden machen und habe als Bewährungsauflage bekommen, in einem betreuten Wohnen ein Zimmer zu beziehen, das als Wiedereingliederungshilfe dienen soll, wo man so ein bisschen, sage ich mal, unter Beobachtung steht. Und du bist jetzt, da wohnst du jetzt auch schon? Da wohne ich schon, ja. Das heißt, da sind ja auch so gewisse Kontakte, gibt es dann ja da auch. Da sind ja andere Menschen. Ja, das ist richtig, aber ich möchte mit denen nicht viel zu tun haben, weil das alles Leute sind, die aus dem Gefängnis kommen und der größte Teil nichts gelernt hat. So, jetzt hast du richtig, richtig Scheiße gebaut. Ja. Bist tief gefallen. Richtig. Hast dafür gebüßt. Hast deine Strafe abgesessen und spürst es jetzt auch noch, was das bedeutet hat. Also, jetzt hängst du so richtig unten, das kann man ja so sagen. Kann man so sagen. Vielleicht kann man das Ganze ja auch als Chance eines richtig grundlegenden Neuanfangs sehen. Du bist ja erst 32. Mhm. Hast du dir darüber Gedanken gemacht, vielleicht dein Leben ganz neu zu planen? Immerhin scheinst du ein großes Interesse zu haben. Du hast das große Interessensgebiet Medizin, das stimmt, ne? Richtig. Nur kommt ein Studium nicht in Betracht, weil ich vorbestraft bin. Gravierend vorbestraft. Und da werde ich mir zum Studium und nicht zum Staatsexamen zugelassen. Okay, aber es gibt ja noch andere medizinische Berufe, ich weiß nicht, wo, die man vielleicht ausüben könnte, auch wenn man vorbestraft ist. Ja, also ich muss jetzt 6 Jahre warten im Prinzip, bis die Vorstrafen aus meinem polizeilichen Führungszeugnis sind. Mhm. Und dann habe ich zumindest die Chance, Naturheilpraktiker zu werden. Genau, so. Und das ist doch ein Ziel. Ja, darauf arbeite ich auch hin. Also, ich würde jetzt an deiner Stelle, ich will es gar nicht kleinreden, das ist bitter, deine Situation. Da sage ich jetzt ganz einfach, da musst du jetzt durch. Hm. Du hast die 4 Jahre geschafft, dann schaffst du das jetzt auch noch. Und das schafft, man schafft meistens nur so Durststrecken, wenn man ein Ziel hat. Nimm dir doch als Ziel vor, dass du dich jetzt so sehr weiter qualifizierst, wie irgend möglich. Hm. Also ich weiß nicht, ob du vielleicht das Abitur noch nachmachen kannst, auf einer Abendschule. Du musst dich beraten lassen, was alles möglich ist. Hm. Dass du letztendlich deine Zeit auch so strukturierst durch die Fortbildungsmaßnahmen. Dann wird sich die soziale Isolation, hoffe ich mal, mit der Zeit, das wird eine Weile dauern, aber mit der Zeit vielleicht auch ja lockern und bessern für dich. Was du auf keinen Fall jetzt machen darfst, ist, dass du abhängst und quasi deine Wunden leckst. Dann versinkst du weiter. Ja, aber das ist genau das Problem, weil ich das mittlerweile mache. Also ich habe seit Oktober 2 Frauen kennengelernt und ich habe im Knast gelernt, ehrlich zu werden und habe denen dann auch relativ am Anfang des Kennenlernens eben meine Story erzählt und die haben sich dann beide abgewandt. Ja, ist bitter. Ist bitter. Glaube ich, will ich auch das nicht kleinreden. Aber was ich dir einfach nur sagen möchte, ist, du sollst lernen. Hm. Alles, was du jetzt an Qualifikationen reinholst, hast du schon mal in der Tasche. Und wenn du als Fernziel hast, irgendwann Heilpraktiker zu werden, ist das ein grandioses Ziel, für das es sich lohnt, jetzt auch richtig sich auf den Arsch zu setzen. Hm. Dass du auch mit Frauen oder mit Menschen erstmal Rückschläge haben wirst, musst du alles einkalkulieren. Hm. Alles. Ich finde auch deine ehrliche Art gut, mach das weiter so. Und wenn du noch 10-mal auf die Nase fällst, beim 11. Mal triffst du auf eine Frau, die sagt, finde ich gut, dass der Kerl ehrlich ist. Mhm. Ich möchte, dass du nochmal mit meinem Psychologen sprichst, okay. Sascha. Okay. Also von meiner Seite aus habe ich dir klar gesagt, was ich finde. Ja, es ist auch in Ordnung, ich kann auch damit umgehen, ja. Weil ich das ja selber mittlerweile sehr kritisch sehe, was ich mache. Ja, und ich meine auch nach vorne gucken, lernen und dir ein Ziel setzen. Mhm. Ziel habe ich ja. Bloß nicht hängen lassen jetzt, weil du bist verloren. Ja? No. Sascha, dann leg bitte auf und der Inga, mein Psychologe heute Nacht, ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, Domian. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch unser Thema erzählen, was wir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben, diese Woche. Das heißt, jung und reich. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die jung sind. Und mit jung meinen wir so von ganz jung, von, was ich jetzt, 14, 15 bis, naja, sagen wir mal so 35, die entweder so richtig Schweinekohle haben, also Millionäre sind, oder vielleicht auch Leute, die jung sind, bisher Hartz-IV-Empfänger waren und durch eine Erbschaft oder einen Gewinn plötzlich 20, 30.000 Euro in der Tasche haben, was dann ja auch sehr viel Geld ist und wodurch man sich dann ja auch reich fühlt. Also unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Jung und Reich. Ich möchte mich mit jungen Leuten unterhalten, die reich sind oder sich auch sehr reich fühlen. Wenn ihr euch anmelden wollt, dann macht das gerne unter domian@wdr.de oder natürlich dann auch Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung. So, hier ist Alfred. Alfred ist 63. Guten Morgen, Alfred. Guten Morgen, Domian. Hallo, Alfred. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Freitod. Freitod? Ja. Bezogen auf deine Person? Zu meiner Person. Ich bin im Frühjahr 2008 wurde mir Krebs festgestellt. Ja. Und was für ein Krebs? Es war pathologisch. Was für ein Krebs? Magenkrebs. Magenkrebs. Und? Bist du operiert worden? Ist da was geworden? Ja, ich bin operiert. Mein erster Gedanke war, aber ich bin mehrfach untersucht worden, dass ich habe mich nicht auf ein Ergebnis festgelegt, sondern ich bin dann auch in einem sehr modernen Institut hier in Köln radiologisch untersucht worden. Und man wurde, also es ist mir dringend angeraten worden, mich operieren zu lassen, sonst würde ich keine 6 Monate mehr leben. Mhm. Mein Gedanke war aber schon bei der ersten Untersuchung, den Freitod zu suchen. Ich sage hier bewusst nicht Suizid, sondern Freitod. Aber Suizid, das hat so einen Hintergrund für mich, den ich nicht möchte. Jetzt habe ich aber 2,5 Jahre nach der Operation oder beziehungsweise seit der Operation. Ist der Magen entfernt worden? Der Magen ist vollständig entfernt worden. Also es ist jetzt eine Verbindung von der Speiseröhre zum Dünndarm. Ja. Und da ergeben oder sind Schwierigkeiten. Das heißt, beim Essen staut sich die eingenommene Nahrung in der Speiseröhre bis zu einem Würgepunkt, wo ich mich dann schnell linksseitig hinlegen muss, damit die Nahrung nicht in einem Schwall ausströmt, denn ich erbreche dann nicht. Ich brauche nur den Mund aufzumachen und die Nahrung läuft so aus meinem Körper raus. Und eben, wie kurz beschrieben, ich lege mich dann linksseitig hin und dann muss die Nahrung halt in den neu konstruierten Verdauungssack eindringen. Kannst du denn alles essen oder musst du da auch? Nein. Ich muss meine Nahrung sehr flüssig halten, aber selbst in dieser Form bereitet mir die Nahrung, wenn sie jetzt halt in den neuen Verdauungssack eintritt, dermaßen Schmerzen, dass ich weine und schreie vor Schmerzen. Beim Mittagtisch, mein Kind, ich habe einen 7-jährigen Sohn, bekommt das seit 2,5 Jahren mit. Du hast in 7 Jahren. Meine Frau ist am Ende, ich bin am Ende und ich habe mich mit Dignitate in der Schweiz in Verbindung gesetzt. Das und ist habe die Sterbehilfeorganisation. Sterbehilfeorganisation, korrekt. Gebeten, sich meine anzunehmen. Nochmal eine Frage zu dir. Du hast einen 7-jährigen Sohn. Ja, ich bin 63. Das heißt, du hast eine junge Frau. Meine Frau ist jünger, ja. Ja. Ist der Krebs denn jetzt nach der Operation an anderen Stellen nochmal ausgebrochen? Nein, die Verheilung ist wahrscheinlich nicht so verlaufen, wie man sich das erwünscht hätte. Das war ja auch im Krankenhaus so. Ich bin ja im Krankenhaus mehrfach untersucht worden, weil ich schon unmittelbar nach Erwachen, nach der Operation, bereits diese Schmerzen habe, die ich heute noch habe. Nun hatte ich gerade so im ersten Moment das Gefühl, es ist ja ein großes Glück, dass der Krebs nicht wiedergekommen ist. Ja, aber die Heilung ist leider nicht so verlaufen, wie man sich das wünscht. Weißt du etwas? Es gibt ja sicher viele Patienten, denen man den Magen weggenommen hat. Ja, die leben viele, viele Jahre noch. Ja, haben die auch solche Probleme, wie du sie gerade fühlst? Nein. Das ist ein Sonderfall bei dir. Ich habe auch keinen Computer, dass ich jetzt in irgendein Forum reinkomme, wo ich sagen kann, ich finde da irgendjemand, mit dem ich da reden kann. Mhm. Und ich habe jetzt heute Abend mal ganz einfach versucht, dich zu erreichen. Und ich habe das sehr oft schon versucht, bin aber leider nie durchgekommen. Also wie gesagt, die Schmerzen zerfressen mich. Ob es beim Stuhlgang ist, die Kontraktionen, die man hat, um den Stuhl auszudrücken, also bereiten mir Schmerzen. Seit 2,5 Jahren nehme ich Medikamente, die unter, da gibt es einen speziellen Ausdruck, das sind Spezialrezepte, die unterliegen dem Betäubungsmittelgesetz. Ja. Lass mich noch was fragen, Alfred. Ja, bitte. Das ist ja nun sehr schlimm, wie du es schilderst. Gibt es von Seiten deiner Ärzte nicht einen Hoffnungsschimmer, dass die sagen, vielleicht kann man nochmal operieren oder man kann dieses Mal und jenes machen? Man könnte eventuell operieren, da ich aber zu Verwucherungen neige und da liegt das Problem. Ja. Ja. Denn diese Operation, wenn ich eine weitere Operation machen würde, und das nochmal verwuchert, Ist es noch schlimmer? Komme ich und die Erlebnisse, die ich auch im Krankenhaus hatte, bei der Operation, die Versicherung, ich bin pflichtversichert, das geht schon alles, sprechen wir, das ist kein Problem, machen wir alles. Mhm. Und danach ist man verlassen. Mhm. Und das ist ein Problem. Ich merke, dass du richtig mit den Nerven runter bist. Ich bin in therapeutischer Behandlung schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ah, was sagt er? Bereits auch schon vor der Operation. Meine Therapeutin steht hinter meinem Willen. Also die unterstützt das, dass du den Freitod wählen... Ja, unterstützt nicht, aber versteht es. Sie unterstützt es und versteht es? Nein, sie sagt nicht, dass sie es unterstützt. Ach so, aber sie versteht. Verstehe. Was sagt denn deine Frau dazu, dass du dir das Leben nehmen möchtest? Sie weiß davon. Das ist schon in den 2,5 Jahren immer wieder ein Thema gewesen. Nur die wirtschaftliche Situation, die wir haben. Ich habe quasi meine Arbeit verloren. Ich habe einen Aufhebungsvertrag gemacht, um wenigstens etwas Geld mit rüber zu nehmen. Um über die Zeit zu kommen, da ich ja 100% behindert bin. Versucht deine Frau... Um die 63 Jahre, um für meine Frau, für mein Kind, eine andere wirtschaftliche Situation zu schaffen. Und das habe ich jetzt Ende des Monats erreicht. Ah, ja. So, das war meine gesamte Zielsetzung, die ganze Zeit, die Leiden zu ertragen. Für die Familie. Jetzt bin ich am Punkt, wo ich das abschließen möchte. Versucht deine Frau, dich denn dennoch zurückzuhalten? Nein, sie versteht es. Meine Frau ist auch selber sehr, sehr, sehr mitgenommen durch die Situation. Mhm. Die Familiensituation allgemein ist angespannt. Mhm. Eben wenn man das 2,5 Jahre, wenn die Familie sieht, wie der Vater leidet, sicher, ich kämpfe jeden Tag für meinen Sohn. Jeden Tag ist das. Ich stehe morgens auf und möchte am liebsten aus dem Fenster springen. Mhm. Weil ich sage, jetzt geht der Kampf schon wieder los. Wenn das schon seit 2,5 Jahren. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und auch der... Wenn wirtschaftlich, Würde hat doch eigentlich, Menschenwürde hat doch eigentlich nichts mit Geld zu tun. Mhm. Aber ich habe jetzt die Erfahrung über Dignitate gemacht. Ich muss erstens mal einen Befund, eine Anamnese von meinem Hausarzt haben, die, wenn ich die Begründung nenne, mir wahrscheinlich auch verweigert würde. Mhm. Und dann müssen 3.000 Euro vorgezahlt werden. Mhm. So ist das, ja. So. Und dann heißt das noch lange nicht, dass grünes Licht für die Situation gegeben wird. Das heißt, das Geld ist für mich verloren. Ich beziehe 1440 Euro Arbeitslosengeld zurzeit. Also lass mich bitte was fragen. Es tut mir total leid, ich muss dich noch was fragen, weil gleich die Sendung vorbei ist. Aber dennoch werden wir dich nicht allein lassen, keine Sorge. Du bist ganz entschlossen. Ja. Und auch der Anblick deines 7-jährigen Kindes kann dich nicht von dem Gegenteil überzeugen. Nein, ich würde am letzten Tag, wenn ich meinen Sohn oder meine Familie verlassen würde, mein Sohn würde es verstehen. Er kann es nicht verstehen. Aber du meinst, er wird es irgendwann. Aber ich würde mich von meinem Sohn verabschieden, indem wir uns in die Augen sehen. Mhm. Und wir haben uns oft über die Augen verständigt, mein Sohn und ich. Ich weiß nicht, ob du mich so gut kennst, dass du das weißt, dass ich für solche Situationen großes Verständnis habe. Und ich glaube auch, dass es Lebensentwicklungen gibt, die einen dazu führen, zu sagen, ich möchte nicht mehr leben. Ja. Ich habe auch eine sehr, sehr weite Vorgeschichte. In den letzten 10 Jahren, mein ganzes Desaster hat vor Ende 99 angefangen. Ich war Straßenbahnfahrer und mir ist nachts eine junge Frau vor den Zug gesprungen. Verstehe. Von diesem Tage an ist mein Leben die reinste Hölle. Alfred, jetzt muss ich hier unterbrechen, weil die Sendung vorbei ist. Ich möchte dich aber bitten, aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir, okay? Ja, okay. Bis gleich, alles Gute. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Henrik Hage, morgen sind wir wieder da.